Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Clint ist hier. Ich bin immer noch im Landtag unterwegs, bin Pirat. Ich bin mittlerweile im dritten Stockwerk angekommen. Sechsten. Ja, aber dritte Stockwerk, wo ich im Pirat sitze. Ich habe den Andreas Graf hier. Hi. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Also wer dich nicht kennt, hat Defizit, aber gut, stelle ich trotzdem noch auf. Wer mich nicht kennt, hört dem Krähennest nicht zu, oder wie meinst du es gerade? Nein, der hat zumindest nicht verstanden, wer auf unserer Landesliste steht. Ach so, ja, mein Name ist Andreas Graf. Ich bin auf Listenplatz 7 hier in NRW für die Landesliste zur Bundestagswahl. Der letzte sichere Kandidat, wie man immer so doof sagt, ne? Der Letzte, der Beste, Letzte der Resten. Sagen, oder das Letzte, ja, ist auch immer super. aber ja, der bin ich. Man kennt mich über Twitter oder sonst in der Partei auch als Wintermute. Und bin ja auch Mitarbeiter von Robert Stein hier im Landtag. War jetzt für die, ich sag jetzt mal, Connection zwischen NRW und Berlin in Berlin bei der Aufstellungsversammlung, um auch meine neuen zukünftigen Arbeitskollegen zu begrüßen in der Runde. Was heißt denn offiziell? Bist du beauftragt worden, da hinzufahren? Also ja, wir hatten ja so ein Teamgespräch und da habe ich dann vorgeschlagen, dass ich zur AV Berlin fahre. Ich wollte eh hin, um einige Gespräche zu führen, und dann habe ich das einfach mal auch so direkt mitgemacht. Und wie das so witzigerweise passiert, wenn einer irgendwo hinfährt zu einer Piratenveranstaltung, dann häufen sich so die Aufgaben, die er mitnimmt. Red doch mal mit dem darüber und schau doch mal, ob du nicht auch noch das und das machen könntest. Und somit hatte ich dann ein kleines Aufgabenportfolio für Berlin in der Tasche, das ich auch gut abgearbeitet bekommen habe. Und letzten Endes, das Beste daran ist eigentlich, die neuen Kollegen zu begrüßen. Das war am schönsten. So, und damit keiner schreit, kein intransparenter Kackscheiß, es wird ja irgendwas, was man es gerade mitkriegt, hast du dich heute mit mir zusammengesetzt, genau, um zu berichten, was du getan hast. Ja, was habe ich denn getan in Berlin? In Berlin habe ich natürlich ganz genau zugehört bei den Vorstellungsrunden von den jeweiligen Kandidaten. Mhm. Und da wurden jetzt ja gewählt die Cornelia Otto und Miriam Seifert, Lena Rohrbach und Ulrike Pohl auf die ersten vier Plätze. Ich glaube, der Andreas Pittrich ist dann noch auf Platz 5. Und nach hinten weg haben wir auch noch einige andere gute Leute, die da ganz gut in Berlin in einem Wahlkampf mit anziehen können und dort den Wahlkampf rocken können für uns. Ja, dann habe ich die neuen Kollegen erstmal direkt begrüßt in der Runde der zukünftigen Fraktionen, wie wir ja alle hoffen, und habe dann gesagt, so, wenn die Presse über euch hergefallen ist, meldet euch doch mal bei uns, ne? Wir sind ja schon dabei, uns zu vernetzen und so, ne? Das macht jetzt eigentlich hier bei uns aus NRW ja der Thomas Weyers, aber wie gesagt, ich war halt in Berlin und dann habe ich diese kleinen Aufgaben eben mal mitgenommen. Was habe ich sonst noch gemacht? Mich mit Leuten aus dem AGH unterhalten, mit der Susanne Graf, meiner Namensvetterin, wo es halt darum ging, um Fraktionsmodell und dergleichen. Also alles Mögliche, was in Zukunft auf uns zukommen kann, das haben wir mal so eruiert und quasi, dass wir das irgendwie im Hinterkopf haben und mit auf die Agenda setzen für Things to Do. Du sagst gerade Things to Do, wollt ihr euch dann, das ist ja die interessante Frage, wir werden jetzt mal einen Wahlkampf machen müssen, um euch reinzukriegen, weil wenn ihr reinkommt, das ist jetzt ja nicht wie Nordrhein-Westfalen, wo hoppla die Polter die Regierung hingeschmissen hat, weil irgendjemand die FDP veräppelt hat, muss man sozusagen. Wir haben jetzt genug Zeit, uns vorzubereiten, falls es klappen sollte. Nein, es wird klappen. Das wäre ja schon mal eine falsche Aussage. Es wird klappen. Natürlich klappt das. Wir haben genug Zeit, uns vorzubereiten. Habt ihr da jetzt schon, ich sag mal, neben dem Wahlkampf geplant, wenn alle Listen stehen, ich sag mal, so Sachen auszuarbeiten wie Fraktionsaufbau, wer macht was, das alles schon im Vorfeld zu besprechen, damit ihr direkt durchstarten könnt, wenn ihr da seid? Ich persönlich habe auf jeden Fall vor, das anzusprechen, dass wir quasi ab Tag 1 auch gute Arbeit schon leisten können. Ich glaube, das sind wir dann den Wählern und auch allen anderen in der Partei schuldig, dass wir da jetzt nicht irgendwie plötzlich ins kalte Wasser springen und dann uns wundern, dass es kalt ist. Ich bin der Meinung, dass wir viele Dinge im Vorfeld bereits auf Halde liegen haben können. Aber das jetzt im Vorfeld abzumachen, wo teilweise diverse Landesverbände noch gar nicht ihre Landeslisten gewählt haben, halte ich für den falschen Weg. Wir warten ab, bis alle Landesverbände ihre Landeslisten gewählt haben. Ich fahre jetzt vielleicht auch noch mal nach Schleswig-Holstein hoch, wenn die dort oben in Neumünster ihre Landesliste aufstellen, um auch dort die neuen Kollegen dann begrüßen zu können in der Runde. Und ja, dann, wenn wir alle Landeslisten parat haben, dann werden sich die ersten so und so viele Leute der jeweiligen Liste, glaube ich, treffen und das anders auch unter sich auskaspern. Und dann wird das besprochen, wer was macht und was können wir jetzt bereits im Vorfeld machen, ohne Leute zu übergehen oder was auch immer. Mhm. Und ja, sowas halt. Gut, hast du sonst noch was in Berlin gemacht? Was habe ich sonst noch in Berlin gemacht? Außer mir ein bisschen Berlin angeguckt. Nee, Quatsch, so viel Zeit hatten wir gar nicht. Ich war die ganze Zeit eigentlich nur in der Universal Hall. Habe mit vielen Leuten gesprochen, Eindrücke gesammelt, mich mit den Berlinern nochmal gut vernetzt. Ansonsten hatte ich in Berlin sehr wenig Zeit für irgendetwas sonst. Wo ich noch reingeschaut habe, das war Freitagabend dann die LMV von den Berlinern. Die haben Freitagabend für einige Stunden eine Landesmitgliederversammlung gemacht, also quasi einen kleinen LPT für Satzungsänderungen und dergleichen. Aber ansonsten war da nicht viel los. Ja, ich habe mich schon gefragt, was da Freitag abging, weil ich hatte die Aufstellungsversammlung, dann zur Sand reinkommen und plötzlich twittert Freitagabend einer, wir haben jetzt irgendwie Versammlungsleitung. Ich dachte so, was? Ja. Haben die denn da wirklich Programm gemacht oder nur Satzungsfunk? Gute Frage. Dazu hätte ich mir die TU am Freitagabend genauer angucken müssen. Ich habe am Anfang nur die Satzungsänderungsanträge mitbekommen, wo ich zu Beginn der Zeit da in der Halle war. Die Sache, dass man das in Berlin über 3 Tage macht, das ist wohl aber schon auch andermalweitig irgendwie vorgekommen, dass man da freitagabends irgendwie so einen kleinen Satzungsänderungsblock macht. Mhm. Das ist wohl auch dem geschuldet, dass man in Berlin räumlich ja sehr nah beieinander liegt. Durch die gute ÖPNV-Anbindung kann man auch quasi aus allen Crews, aus allen möglichen Gebieten zusammenkommen. Dann ist es vollkommen egal, ob man jetzt aus Neukölln, Moabit oder Hellersdorf oder noch weiter irgendwie draußen irgendwo dann angereist kommen muss. Spätestens nach einer halben Stunde ist man ja irgendwie vor Ort mit der Bahn und dann kann man sich da auch freitagabends für ein paar Stunden hinsetzen. Das ist etwas, das uns total kurios erscheint, dass man das quasi am Freitagabend noch macht oder dafür quasi einen Tag früher anreist, aber in Berlin entfällt ja die Anreise. Naja. Dadurch kann man quasi diesen Satzungsfu auf den Freitag halt ausklammern. Das fand ich jetzt irgendwie sogar gar nicht verkehrt. Also hat man quasi einmal eingeladen für die Landesmitgliederversammlung und einmal für die Aufstellungsversammlung. Klar, aber hier ist das halt aus Paderborn mal eben an die andere Seite von Nordrhein-Westfalen reisen, ist Freitagabend schwierig. Ja, das ist ein super Vorteil, den wir haben. Das ist es. Also das ist auch ziemlich krasser Vorteil, den die auch im Wahlkampf haben werden, dass sie da räumlich sehr nah beieinander liegen. Aber ich hoffe ja immer noch darauf, beziehungsweise ich denke, dass wir es tun werden, dass die Berliner gleichzeitig so den Speckmantel um Berlin drumherum, was da in Brandenburg sich so alles findet, Potsdam und ähnliche große Städte, die direkt um Berlin drumherum liegen, dass sie die direkt mitbeackern werden. Mhm. Ich habe den Listenplatz 1 aus Brandenburg auch kennengelernt, Veit. Und der sagte auch so, ja, es sind eigentlich immer auch viele Berliner dann mit in Brandenburg hier und da mal unterwegs. Also so im Speckgürtel um Berlin drumherum wird dann auch noch ganz gewaltig Wahlkampf gemacht. Die Brandenburger selbst haben dann halt wiederum genauso wie wir halt auch das Problem, wenn es wieder weiter draußen ist. Also ja, wo es bei uns dann Ostwestfalen, Lippe, Sauerland dergleichen dünn wird mit Mitgliedern, wo man dann halt nicht mehr irgendwie Kreisverbände hat, die mehrere hundert Leute umfassen. So ähnliche Strukturen hat man dann halt in Brandenburg auch. Ne? Klar. Kannst du mir was zu dem Wahlsystem der Berliner sagen? Weil die haben ja darauf rumgerufen, das kann das die Leute erklären, was ist das? Ich habe es gegoogelt, ich habe es mir angeguckt, habe gesagt, gut, dass ich auch Mathematik studiert habe, ich habe verstanden, was da stand, aber kannst du es mal in einfachen Worten erklären irgendwie? Das Schulze-Wahlsystem, ja, Gott sei Dank habe ich ja überhaupt noch nie was mit Wahlsystemen zu tun gehabt oder habe auch so mit Wahlleitung noch nichts am Hut gehabt. Die haben sich für das Schulze Simple entschieden. Das ist ein vereinfachtes Schulze-Wahlverfahren, wo derjenige gewählt ist, der 50% des Quorums knackt, also mindestens die Hälfte, also 50% plus eine Stimme, von der Versammlung mitnimmt. Da 303 Wahlberechtigte im Saal waren, waren das dann diese... habe ich jetzt falsch gerechnet, 156. Nee, stimmt. Ne? Also auf jeden Fall die 50% plus eine Stimme mussten die haben, um überhaupt auf die Liste zu kommen. Mhm. Und dann wurde auf der Liste auch noch platziert. Man hat also die Kandidaten einem klaren Platz zugewiesen. Mhm. Und aus der Summierung all dieser unterschiedlichen Platzierungswünsche, also es hat quasi jeder seine Wunschliste abgegeben, aus der Summierung all dieser verschiedenen Wunsch, Platzierungswünsche ist dann halt die endgültige Platzierung des Kandidaten dabei rausgekommen. Mhm. Das Wahlverfahren hat dann halt zwei Dinge. Erstens, es kegelt Leute komplett aus der Liste raus, die nicht übers Quorum kommen. Mhm. Das kennen wir auch. Also es waren jetzt, ich glaube, irgendetwas in die 60 oder 80 Bewerber. Und die Landesliste in Berlin ist jetzt 14 Leute lang. Ja. Von daher haben schon sehr viele Leute nicht das Quorum geschafft, also es hat einen sehr starken Siebeffekt. Gleichzeitig allerdings hat man durch die Summierung der einzelnen Platzierungswünsche den Wunsch der Versammlung bestmöglich abgebildet, wer denn wohin kommen soll, auf welchem Platz. Mhm. Aber ich kann nur noch kurz sagen, dass oben zwischen Miriam, Cornelia und Lena es echt eng geworden ist, so wie ich das wohl mitbekommen habe am Rande. Mhm. Naja, und das Ganze wird dann halt auch noch über ein Computersystem noch komplett zusammengerechnet. Ne, das muss dann aufgearbeitet werden, dieses Schulze-System. Sehr interessantes System, die ganze Zeit auch von der Wahlleitung super im Griff gehabt, also mhm. auch in der Halle, die Leute kennen es in Berlin, die haben es auch verstanden und auch war auch gewünscht, ich glaube, die haben das sogar zum Teil in der Satzung stehen, mhm. dass die Personenwahl nach dem Schulze-Simple-Verfahren machen. Ja, also ich persönlich finde das Wahlverfahren ganz nett, wirklich ausgereift und ich denke, dass wir mit anderen Wahlverfahren aber auch keine großartig andere Liste bekommen hätten. Also letzten Endes wurden einfach die kompetentesten Personen in Berlin auf die Liste gewählt mhm. und darüber bin ich persönlich natürlich sehr glücklich, weil das in Zukunft meine Arbeitskollegen sein werden, hoffe ich. Ja, natürlich hoffen. Wir haben festgelegt. Ah ja, stimmt. Wir haben ja festgestellt und einfach festgesetzt, dass das alles klappt richtig. Genau. Ja. Alles klar. Andreas, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, nichts zu danken. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag. Ja, danke vielmals. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.